eine Viertelstunde Auszeit, eine Viertelstunde Leben. Mehr Zeit bleibt nicht, mehr Zeit gönnt mir der Tag nicht. Hektik ist nicht, Stress geht eigentlich. Ich schaff es aber selbst nicht, mich zu entschleunigen. Termine gibt's nicht, Kalender ist leer. Ich schaff es aber selbst nicht, mich zu entschleunigen. Momente vergehen ganz schnell, kommst gar nicht hinterher. Getrieben von dir selbst, du hättest nur. Hättest du doch nur einmal. Hättest du doch nur einmal stillgestanden. Auf deinem Weg was weggelassen, irgendwie so Hektik, Massenverantwortungslawinen einfach losgehen lassen. Wären sie über dir zusammengebrochen, glaub mir, du hättest es überlebt. Aber so hängen sie weiter über dir und du fühlst dich trotzdem erdrückt. Eine Viertelstunde Auszeit, eine Viertelstunde Leben. Mehr Zeit bleibt nicht, mehr Zeit gönnt mir der Tag nicht. Hektik ist nicht, Stress geht eigentlich. Ich schaff es aber selbst nicht, mich zu entschleunigen. Termine gibt's nicht, Kalender ist leer. Ich schaff es aber selbst nicht, mich zu entschleunigen. Momente vergehen ganz schnell, kommst gar nicht hinterher. Getrieben von dir selbst, du hättest nur. Hättest du doch nur einmal. Hättest du doch nur einmal stillgestanden. Auf deinem Weg was weggelassen, irgendwie so Hektik, Massenverantwortungslawinen einfach losgehen lassen. Wären sie über dir zusammengebrochen, glaub mir, du hättest es überlebt. Aber so hängen sie weiter über dir und du fühlst dich trotzdem erdrückt. Hättest du doch nur einmal, hättest du doch nur einmal stillgestanden. Wären sie über dir zusammengebrochen, selbst glaub mir, du hättest es überlebt. Aber so hängen sie weiter über dir und du fühlst dich trotzdem erdrückt. Wären sie über dir zusammengebrochen, glaub mir, du hättest es überhaupt zusammen. Sie weit über und du fühlst dich trotzdem erdrückt. Wären sie über dir zusammengebrochen, glaub mir, du hättest es überlebt. Aber so hängen sie weit über dir und du fühlst dich trotzdem erdrückt. Wären sie über dir zusammengebrochen, glaub mir, du hättest es überlebt. Aber so hängen sie weit über dir und du fühlst dich trotzdem erdrückt.